Gossip und Gossip-Protokolle, Hashgraph und Co. Die zweite Blockchain-Alternative beruht ebenfalls auf einem altbekannten mathematischen Modell und baut auf Tratsch- und Klatsch-Prinzipien auf, was auf Englisch als Gossip und Gossip bezeichnet wird. Hier wird versucht, die Vorteile der Dezentralisierung einer Blockchain mit der Skalierbarkeit eines Dags zu kombinieren. An das Dorfbeispiel angelehnt funktioniert das, indem ein indirektes Reputationssystem im Dorf installiert wird. Hört man Tratsch und Klatsch von einer Person und wird dieser Tratsch und Klatsch von immer mehr Menschen unabhängig voneinander bestätigt, dann beginnt man, dem Gerücht mehr und mehr zu vertrauen. Es ist also keine Mehrheit erforderlich, um ein Faktum zu erschaffen, sondern der Tratsch und Klatsch bewegt sich agil durch das Dorf. Das Reputationsmodell versucht somit, den zentralen Koordinator eines Stacks zu ersetzen. Ein solches Modell scheint theoretisch zu funktionieren, doch wurde es noch nie in der Realität getestet. Die Firma Hedra, welche versucht, ein Patent für ihre Technologie des Hashgraphs zu etablieren, ist derzeit die einzige, welche in diesem Bereich tätig ist. Fraglich wird hier vor allem sein, wie sich ein solches kommerzialisiertes System in einem Umfeld umsetzen lässt, welches eigentlich Open Source dominiert ist. Zudem ist noch nicht klar, ob sich die spieltheoretischen Prinzipien des Gossip- und Gossip-Reputationsmodells auch in die Praxis umsetzen lassen. Ähnlich wie bei DAX sehe ich also auch bei diesem Protokoll Potenzial. Doch wird es sich meiner Meinung nach eher in Spezialbereichen etablieren und nicht als gesamte Technologie einen Siegeszug antreten. Es ist ganz einfach ein Irrglaube zu meinen, dass Innovation nur aufgrund ihrer Technologie gewinnen würde. Es geht vielmehr um Usability, Sicherheit und Stabilität. Das teilweise recht primitive Konstrukt des Internets beweist dies immer wieder. Falls du mehr detaillierte Infos zu Gossip und Gossip-Protokollen haben willst, dann suche im Internet nach Julian Hosp Hashgraph. Bilde dir aus all den vorgestellten Vor- und Nachteilen der Blockchain, DAG und Gossip und Gossip auf jeden Fall deine eigene Meinung, auch indem du dich intensiv mit den Stärken und Schwächen auseinandersetzt. Erscheint es ratsam, Zeit, Geld und Energie in das eine oder in das andere zu investieren? Dies zu ergründen ist essentiell, nicht nur, weil dir das nächste Kapitel eine Kurzanleitung gibt, wie du in diesem Bereich starten kannst, sondern weil die Beschäftigung mit diesen Dingen die Zukunft deiner Firma, deiner Familie bzw. deiner ganzen Legacy, zu Deutsch deines Vermächtnisses, bestimmen kann.